Nach einem Kabarettistenauftreten ist natürlich chancenlos. Ich kann also nur noch den schwarzen Mann danach spielen. Und ich habe versprochen, mit 3 Minuten auszukommen. Mozart galt vielen Zeitgenossen als Dissonanzenjäger. Die Impressionisten waren Schmierfinken, die nicht malen gelernt hatten und so weiter. Gottfried Benn war kein Demokrat, aber er hat recht, wenn er sagt, über die Penthesilea kann man nicht abstimmen. Kunst braucht Zeit und Vertrauen. Dagegen steht Lenins Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Lenin hat Tolstoi besser verstanden als Tolstoi. Mit Majakowski konnte er nichts anfangen. Aber er hat daraus nicht die Konsequenz gezogen, dass Majakowski nicht gedruckt werden soll. Er hat Gorki lieber nach Capri geschickt, als ihm den Mund zu verbieten. Dramatik lebt aus Konflikten und nicht von Harmonien. Sie kann nicht bequem sein. Es gibt das Problem der ersten Stücke. Titus Andronicus, Götz von Berlichingen, die Räuber, die Familie Schroffenstein, Dantons Tod, Herzog Theodor von Gotland, Baal, Lohndrücker, Kipper, Paul Bauch, die neuen Leiden des jungen W., waren jedes Stück zu seiner Zeit Ärgernisse. Denn Ärgernis muss kommen. Der Rest steht auch in der Bibel. Allerdings, und hier kann ich ein Unbehagen nicht verschweigen, das mich bei vielleicht zu flüchtigem Blick auf jüngste, nicht nur dramatische Texte befällt, waren die zitierten ersten Stücke frei von Larmoyanz und Resignation. Diese Freiheit vorausgesetzt, konnte und kann, meine ich, der böse Blick des Dramatikers. Man macht es sich zu leicht, wenn man ihn als pessimistisch denunziert, den Zuschauer zum Kampf für eine bessere Welt motivieren. Ich fürchte, dass die Larmoyanz und die Resignation in neueren Texten auch ein Ergebnis zu früher Zähmung ist, die zu den problematischen Aspekten von Förderungs- und Genehmigungsverfahren gehört. Man wird nicht als Erwachsener geboren und Talent nach Goethe ist verlängerte Pubertät. Es ist nicht schwer, eine Ausnahmebegabung zu erkennen, schwerer schon, in jeder Gesellschaft mit ihr umzugehen. Eine keimende Begabung zu entdecken, ist Hebammenarbeit und braucht Talent und oder Erfahrung. Mancher Keim stirbt vor der Blüte. Eine Frage oder, wenn Sie wollen, ein Vorschlag an das Ministerium für Kultur. Warum ist es nicht möglich, uns Dramatiker in die Diskussion einzubeziehen, die der Genehmigung oder Ablehnung von Stücktexten voraufgeht? Vielleicht sogar, wenn es sich um die Genehmigung oder Ablehnung unserer eigenen Texte handelt. Neben dem mündigen Vormund oder Zuschauer oder Schauspieler sollte der mündige Autor zugelassen sein. Ich gebe zu, wäre Goethe Kulturminister gewesen, hätten wir vielleicht Kleists Penthesilea nicht, die er verabscheute. Die DDR verfügt über einen riesigen Fonds auch an künstlerischen Begabungen, aber wir sollten uns nicht mehr zu viele abkaufen lassen. Verluste auch an Saatgut sind nicht zu vermeiden. In dem weltweiten Kampf um eine Welt ohne Krieg und Ausbeutung, der länger dauern wird als wir, wir sollten alle Kräfte mobilisieren, um diese Verluste so klein wie möglich zu halten. Danke.